1. Preis den Herrn und dankt ihm, denn ist gütig und sein Gnade bleibt ewig bestehen. 2. Wer ist in der Lage, die gewaltigen Taten des Herrn vollständig zu beschreiben oder all seinen Ruhm angemessen zu verkünden? 3. Glücklich sind diejenigen, die sich in das Recht halten und zu jeder Zeit gerechtigkeit üben. 4. Gedenk meiner, Herr, mit der Gnade, die du deinem Volk versprochenest, und stehe mir mit deiner Hilfe bei. 5. Ich mochte das Glück deiner Auserwählten miterleben, mich an der Freude deines Volks beteiligen und mich gemeinsam mit deinem Eigentum rühmen. 6. Wir haben ebenso gesündigt wie unsere Vorfahren, wir sind schuldig geworden und haben uns gottlos verhalten. 7. Unser Vater in Ägypten verstanden den Wunder nicht, vergessen den Groß Gut und rebellierten am Schilfmeer gegen den Höchsten. 8. Denik retteter sie am Seins Namens Willen im Sein Markt unter Beweis zu stellen. 9. Bedroht das Schilfmeer, woraufhin es ostrocknet, und ferti sie durch die Fluten wie durch ein Step. 10. Befreit sie aus der Hand der, die sie hasten, und rettet sie aus der Gewalt ihrer Feinde. 11. Das Wasser bedeckt ihre Verfolger, so dass nicht ein einziger von ihnen überlebte. 12. In diesem Moment glaubten sie seinen Worten und sangen Lieder zu seinem Lob. 13. Doch schon bald vergessen sie sein Taten wieder und warteten nicht auf seinen Rat oder seine Entscheidung. 14. In der Wust gaben sie sich ihren Begierden hin und stellten Gott in der Einode auf die Probe. 15. Gewahrt ihnen zwar, was sie verlangten, sandt ihnen jedoch gleichzeitig ein Aussend Krankheit. 16. Im Lager wurden sie eifersüchtig auf Mose und auf Aaron, der dem Herrn geweiht war. 17. Daraufhin offnet sich die Erde, verschlang Dathin und Begrub die Anhänger Abirams unter sich. 18. Ein Feuer brach in ihrer Gruppe aus, und die Flammen vernichteten die Gottlosen. 19. Horeb fertigten sie ein goldenes Kalben und betieten ein gegossenes Bildnissen. 20. Sie vertauschten die Herrlichkeit Gottes mit dem Bild eines Steiers, der Graf Frist. 21. Sie vergessen Gott, ihren Retter, der in Ägypten so groß Taten vollbracht hat. 22. A hat Wunder im Land Hams und Furchtein Flossen Dinge im Schilfmeer getten. 23. Die Schall Biebsichtigte sie zu vernichten, where Mose, sein Auserwählter, nicht für sie eingetreten, seinen Zorn abzuwenden. 24. Sie verachteten das Begehrenswert Land und schenkten seinen Verheißungen keinen Glauben. 25. Stattdessen mehrten sie in ihren Zelten und weigerten sich, auf die Stimme des Herrn zu hören. 26. Daraufhin schwor mit erhobener Hand, dass sie in der Wust sterben lassen würde. 27. Droht zu dem, ihr Nachkommen unter die fremden Volke zu zerstreuen und sie in Alanda zu vertrieben. 28. Sie schlossen sich dem Kult des Ballpieren und Assen von den Opfern, die Toten Gottsen dargebracht wurden. 29. Durch Verhalten provozierten sie seinen Zorn, woraufhin ein Plage unter ihnen ausbrach. 30. Doch Peinhas griff einen Dupte gericht, was dazu ferti, das die Plage gestoppt word. 31. Dies word im als gerechtig keet angeregnet, die für alkemenden Generation in uig best and hat. 32. Später ersenten sie gottem Wasser von Meriba, was auch für Mose unangenehm Folgen hat. 33. Da sie seinen Geist erbetet hatten, ließ sich zu unbedachten Worten hinreißen. 34. Sie vernichteten die Volke nicht, obwohl der Herr ihnen dies ausdrücklich befohlen hat. 35. Stattdessen vermischten sie sich mit den fremden Nationen und übernahmen deren Brauch und Handlungsweisen. 36. Sie dienten deren Gottsen, was für sie schließlich zu einer gefahrlichen Falle word. 37. Sie gingen sogar so weit, ihr eigenen Son und Tochter den Dämonen zu opfern. 38. Sie vergossen unschuldiges Blut, indem sie ihr Kinder den Gottsen Kanaans opferten, wo durch das Land durch blutschuld in Tweet word. 39. Durch ihr Taten werden sie unrein und beginnen geistlichen Ehebruch durch ihr Untrues verhalten. 40. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk. Und empfand Abschu gegenüber seinem Agentum. 41. Gab SIE in die Gewalt fremder Völker, sodass die Agenten über SIE hechten, die SIE hasten. 42. Feinde unterdrückten SIE, und SIE mussten sich deren Markt bugen. 43. Oftmals rettete SIE, doch SIE blieben rebellisch in ihren Plänen und versanken immer tiefer in ihrer Schuld. 44. Denix of Iron Notten, so bolder a flehen und ihr Hilferuf hort. 45. A gedacht seins bunt mit ihnen und empfand mitleid aufgrund seiner großen Nade. 46. A bewirkt sogar, das SIE bei all denen Urbamen fanden, die SIE gefangen hielten. 47. Hilf uns, Herr, unser Gott, und sammle uns aus den fremden Völkern, damit wir denem heiligen Namen danken und dich volle Stolz loben können. 48. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Uigkeit zu Uigkeit, und das ganz Volk soll sagen, Amen. Lobet den Herrn.